Das Nibelungenlied und das Ketzertum der Bogomilen-Katharer. Man hat geglaubt, der Verfasser des Nibelungenliedes sei in einem Benediktinerkloster inspiriert worden, wie viele andere auch, obwohl er ein Laie war, und man nennt auch den Namen des Klosters Lorsch, eines wichtigen Kulturzentrums im hohen Mittelalter. Seine Erbauung wird der im Liede erwähnten Königin Uta, der Schwiegermutter Siegfrieds und der Mutter Chriemhildes, Gunthers und anderer burgundischer Könige zugeschrieben. In Lorsch existiert ein anderes Grab von 2,20 Meter Länge, das ebenfalls das Grab Siegfrieds sein soll, weil Chriemhilde seinen Leichnam dorthin bringen ließ. Otto Rahn jedoch berichtet uns, dass der alte Name von Lorsch Laurinsheim gewesen ist, benannt nach dem König Laurin, dem König der Zwerge, die den Rosengarten bewachten, den tirolischen Treudereses, den Rosenpfad. Dieser König kann aber übrigens auch einen Zaubergarten in Lorsch bewacht haben, genau auf jenem Hügel, auf welchem später das päpstliche Rom das Kloster errichten wird, um jene Sache in Vergessenheit geraten zu lassen oder um sie sich zu eigen zu machen. Aber die Düfte aus dem Rosengarten der Minnesänger und des Königs Laurin haben sich aus den Tiefen heraus dann im Nibelungenlied wieder vernehmlich machen können. Der unbekannte Autor dürfte hauptsächlich im Bistum Passau, unweit dem Wien der Babenberger, gelebt haben, bei denen sich als Folge der Verheiratungen mit byzantinischen Prinzessinnen für die dualistischen und manichäischen Bogomilen Bulgariens Sympathien herausbildeten. Deren Gedankenwelt war die Quelle des okzitanischen Katharertums, welches durch diese wiederum auf die provenzalischen Troubadoure einwirkte. Die Bogomilen hingen einem gemilderten Dualismus an und glaubten, der einzige und gute Gott habe zwei Söhne gehabt, Jesus und Satanael. Tatsächlich aber bestanden eine vom Vater und seinen beiden Söhnen gebildete Einheit, über den noch ein geheimnisvolles, unerkennbares Wesen waltete. Der jüngere Sohn wendet sich gegen den Vater und erschafft eine rein stoffliche, andere Welt. Er erschafft auch den ersten Menschen, eine Art Automaten, den er nicht beseelen kann. Er bittet dem Vater, ihm eine Seele zu geben, und dieser gewährt ihm den Wunsch. Eva entsteht auf die gleiche Weise. Wir haben es hier mit einer Welt zu tun, die mit den Anschauungen der Katharer durchdrungen ist. Der Dualismus der Bogomilen findet für den Sündenfall die Erklärung lediglich in einem Prinzip der Versuchung, welches dem Prinzip des Guten entgegengesetzt ist und das sich noch unterscheidet vom Gott des Bösen als dem Prinzip des Chaos und des Nichts. Die Seelen sind Engel des guten Gottes, welche dem höchsten Wesen gewaltsam entrissen und mit aus Haut und Vergessenheit bestehenden Gewändern bekleidet worden sind. In Wien nimmt dann die glorreiche und kunstsinnige Epoche der mittelalterlichen Höfe ihren Anfang mit all den fahrenden Sängern und Dichtern. Es existiert ein seltsames Gedicht aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, »Der Sängerstreit auf der Wartburg«, welches ebenfalls von einem unbekannten Autor stammt, der einen legendären Wettstreit der Dichtkunst besingt. Im Jahre 1207 sollen auf der Wartburg 7 Minnesänger zusammengekommen sein, um dichterisch bis zum Tode, usquo ad mortem, miteinander zu kämpfen. Die sagenhaften Wettkämpfe der Barden finden in unseren südamerikanischen Stegreifsängern und in den beinahe schon nicht mehr bekannten Fiestas Florales, den Blumenfesten, ihren Widerhall. Am Sängerkrieg auf der Wartburg nehmen teil Heinrich von Ofterdingen, den Hermann Hesse in seinem Buch »Reise zum Osten« anführt, Walter von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach und Klingsor, der Magier, der speziell aus Ungarn kommt. Hermann Hesse und Richard Wagner verwenden diesen Namen. Man besingt hier den König Artus oder Arthur, Dietrich von Bern und König Laurin, den Beherrscher der Zwerge und des Rosengartens. Wolfram von Eschenbach trägt den Sieg im Wettkampf davon, als er geheimnisvoll eine Kraft, gekommen vom Polus Arcticus, besingt, wie uns Otto Rahn berichtet, die einst alle Menschen des gleichen Rassegeistes von Grönland bis Sizilien und von Indien bis zu den Säulen des Herkules vereinte. Diese Kraft hat jedoch nur einen Mittelpunkt, den Pol. Von hier kommt die Minne, die Urerinnerung an die Liebe. Das Aufblühen des ketzerisch-heidnischen Mysteriums in der Dichtung der Minnesänger in Wien dauert jedoch nur kurze Zeit. Sehr bald schon entsendet das päpstliche Rom seine lunaren Jesuiten dorthin zur Bekämpfung des Ketzertums und der von den Bogomilen und Gnostikern drohenden Gefahr. Es entsendet auch die Zisterzienser. Im Zisterzienserkloster von Heiligenkreuz in der Nähe von Meierling in Österreich, von wo aus Josef Lanz, Jörg Lanz von Liebenfels, wie bereits erwähnt, der Gründer des neuen Templerordens und der Herausgeber der Zeitschrift Ostara, vielleicht auch derjenige, von dem Hitler zuerst eingeweiht wurde, herkommt, habe ich Einblick in kostbare Urkunden der Bogomilen nehmen können, die von diesem Mönch zusammengetragen wurden. In Wien findet dann die Vermählung zwischen Chriemhilde und Attila statt. Um diese Hochzeit zu beschreiben, dürfte der Dichter Anregungen aus der Vermählung eines Babenberger mit einer byzantinischen Prinzessin erhalten haben, bei der er als Begleiter seines Gönners, des Bischofs von Passau, mit zugegen war. Und in Ungarn vollzieht sich dann die endgültige Tragödie dieses Epos, die Götterdämmerung und der Untergang der Helden. Der Autor ist wohl auch von dem initiierten Kaiser Friedrich II. Von Hohenstaufen mit inspiriert worden, der in jener Zeit die Donauregion besuchte und der dann später bei seinem großartigen Versuch zur Wiederherstellung des goldenen Zeitalters und des Imperiums des Königs der Welt hier auf Erden unterliegen sollte. Denn auch das ist als eine Götterdämmerung anzusehen. Wer auch immer der unbekannte Autor des Nibelungenliedes gewesen sein mag, war mit Sicherheit ein Minnesänger, einer von denen, welche jene zu Beginn der Zeiten in der höchsten Mitternacht des Eises verloren gegangene und in der Bluterinnerung der hyperboreischen Nachkommen auf dem Gipfel der polaren Einweihung bewahrte Liebe besangen. Er wollte seinen Namen nicht nennen, denn die Erinnerung gebührte nicht ihm, sondern der Gleißer, der Heimstatt der Familie, den göttlichen Führern seines Volkes, seiner Rasse, seiner Kollektivseele. Und das war richtig so.